Ja, du bist einer. Ich bin ein ehemaliger. Hey Stefan, ich unterbreche dich mal kurz. Ich sehe dich gerade. Jetzt ist das Fernsehbild da. Ja, ich sehe dich auch gerade, Ihr ja. Lieben, ich grüße euch sehr herzlich und wir bitten euch sehr um Entschuldigung. Da ist irgendwas Technisches extrem schiefgelaufen. Jetzt sind wir da. Ihr seid auch da. Darüber freue ich mich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute wieder ganz offen für alle eure Themen und eure Anrufe. Ihr müsst mich einfach nur anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0 180 5678 111. Ich glaube, der Wurm ist immer noch drin. Es flackert. Wir machen mal einfach jetzt weiter und hoffen, dass nette Kollegen uns da irgendwie helfen. Stefan, du sagst gerade, es wird zu wenig getan für ehemalige Knackis. Ja, und das ist richtig. Und daraus schloss ich gleich, dass du auch ein ehemaliger Knacki bist. Ja, und zwar bin ich seit Ende Januar 98 aus dem Knast raus. Wie lange warst du drin? Ich war 8 Jahre drin. Weswegen? Wegen Mord. Ja, und ich bin rausgekommen. Ich wusste einfach überhaupt nicht, wie, du wirst im Knast nicht vorbereitet, wenn du rauskommst halt. Und das ist also eine unheimlich schwere Zeit. Also ich muss dazu sagen, ich habe im Knast, wie das so ist, es gehen Zeitschriften rum. Ich habe eine Brieffreundin kennengelernt und mit der bin ich auch mittlerweile zusammen. Und die hat mir also sehr viel geholfen. Aber wenn du so jetzt Probleme hast und zum Psychologen gehst, habe ich das Gefühl, der kriegt sein Geld dafür und das ist es gewesen. Nun gibt es im Knast ja auch eine psychologische Betreuung. Hast du Richtig. die nicht in Anspruch genommen? Ja, doch schon. Aber bei, sage ich jetzt mal, 200 Insassen, also pro 200 Leute, kommen drei Ja, Psychologen. das ist das Problem. Das ist das Problem. Und letztendlich besteht gar nicht die Möglichkeit für die Fachleute im Knast, sich auf jeden Einzelnen einzustellen und einzulassen. Nein. Ne, das ist das Problem. Das ist das Du bist Problem. rausgekommen, wie sah dann dein Leben aus? Was hast du gemacht? Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin rausgekommen, wie gesagt, Ende Januar 98. Und ich stand da also wirklich mit einem kleinen Köfferchen. Ich stand mit 1400 Mark Entlassungsgeld da, weil ich habe im Knast gearbeitet und wusste im Moment mal überhaupt nicht, wo ich hin sollte. Weil meine Eltern wollen mit mir nichts mehr zu tun haben, meine ehemaligen Freunde, meine Schwestern, meine Brüder. Also ich bin halt der absolut Kriminelle, schwerkriminell. Und wenn ich da also jetzt nicht die Bekannte hätte, die mir also wirklich geholfen hat, eine Wohnung zu besorgen, wäre ich heute vielleicht sehr wahrscheinlich wieder unter der Räder gekommen. Was ist mit Beruf, Job? Ich habe mittlerweile seit 2 Monaten wieder einen Job. Ich bin gelernter Elektriker und arbeite auch in diesem Beruf wieder. Kann das vielleicht auch sein bei dir, dass sich die Umwelt, die Freunde so sehr von dir wegbewegt haben, weil du nicht irgendetwas getan hast, sondern du hast einen Menschen umgebracht? Ich habe einen Menschen umgebracht, das ist richtig. Und ich bereue meine Tat. Ich bin also absolut nicht stolz darauf. Ne? Das Das wäre ja noch schöner. ja, nein, ist schon richtig. Und zwar Was muss ich war das. das eigentlich für eine Tat? Ich bin damals drogensüchtig gewesen, bin auch mehrmals verurteilt worden, habe damals, ich bin mit 14 Jahren an Drogen gekommen. Und wir haben also damals einen Hauseinbruch gehabt und da ist der Hauseigentümer wiedergekommen und den habe ich mit dem Baseballschläger den Schädel eingeschlagen. So ist also die Geschichte damals abgelaufen und durch die ganzen anderen Taten bin ich also verurteilt worden auf 8 Jahre Gefängnisstrafe. Ist ja noch wenig, ne? Es ist im Prinzip wenig. Für so Also eine Tat? ja, sagen wir mal so, die Meinungen gehen auseinander. Die meisten sagen, wenn man einen Mord begangen hat, wie jetzt in den Staaten, elektrischer Stuhl, man braucht nur die ganzen Talkshows zu gucken auf Sat.1 oder so. Also es müsste der elektrische Stuhl wieder her. Aber Leute, die also wirklich 8 Jahre im Knast gesessen haben, es ist die Hölle. Also ich möchte es nie wieder machen und ich bin halt heilfroh, dass ich mittlerweile draußen bin. Und wenn ich nochmal zurückschalten könnte, dann würde ich mein Leben ganz anders irgendwo machen. Sag mir doch noch so ein paar Ideen. Ich glaube, ihr Fernsehzuschauer seid völlig abgenervt, weil es ständig flimmert. Ich sehe das hier auf meinem Monitor auch. Wir können nichts machen. Welche Kollegen höre ich gerade arbeiten daran? Stefan, du hast gerade kritisiert, es müsste mehr gemacht werden. Was genau müsste denn gemacht werden? Also es müsste gemacht werden, wenn die Leute, bevor sie rauskommen, sage ich jetzt mal, müsste also intensiv auf die Leute eingegangen werden, was sie jetzt machen können, wo sie sich melden können, wenn sie irgendwo welche Hilfe brauchen oder sonst irgendwas, wo man sich wenden kann. Und das ist also in der Realität überhaupt nicht Ich glaube, du sprichst da im Namen von ganz, ganz vielen Ex-Knackis, die da. das am eigenen Leib erfahren haben. Höre ich immer wieder und ich sehe das genauso. Ich Ja, finde, aber dass das. man für einen Mord noch stärker und schärfer bestraft werden sollte. Aber ich finde auch, und da gebe ich dir völlig recht, dass in dem im Knast die Resozialisierung schon beginnen sollte und Richtig. Den Leuten wirklich dann auch eine Chance gegeben werden sollte. Es geht ja schon darum, wenn du drogensüchtig bist oder andere Probleme hast, sage ich jetzt mal, ich habe eine Therapie gekriegt, dann ich habe eine Trockentherapie gemacht und du wirst danach irgendwo hängen gelassen. Mhm. Du kommst also wieder auf die Station drauf und dann stehst du wieder da. Mhm. Und da, wo ich gesessen habe, wie gesagt, in Hamburg, ist also, kannst du sagen, zu 85% Drogen gerade wieder. Du kommst irgendwo wieder dran und das ist irgendwo ein Fehler. Auf jeden Fall habe ich jetzt gehört, dass du wieder Fuß gefasst hast, sowohl privat als auch beruflich. Und dazu gratuliere ich dir und hoffe, dass das auch weiter so gut läuft dann. Mhm. Alles Gute. Alles klar, danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. Ach, ihr Lieben, jetzt ist der Martin dran. Martin ist 16 Jahre alt. Das war er. Martin war 16 Jahre alt. Und jetzt kommt Lisa. Und Lisa ist 28. Hallo, Lisa. Hallo, Jürgen. Lisa. Dein Thema. Mein Thema. Ich bin im Januar vergewaltigt worden. Mhm. Von einem Freund. Eigentlich dachte ich, ein relativ guter Freund. Mhm. Magst du den Tathergang mal etwas beschreiben? Ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich habe es bisher jetzt ziemlich gut verdrängt und jetzt kommt das eben alles erstmal wieder richtig hoch, aber... Also es war im Januar in diesem Jahr, 98. Ja. Mhm. Mhm. Hast du es denn überhaupt jemandem schon erzählt? Nur meine Ärztin. Nur der Ärztin? Mhm. Beschreib doch mal, was da vorgefallen ist im Januar. Ja, also das ist ein Freund, den kenne ich seit über 10 Jahren. Mhm. Und wir wohnen relativ weit auseinander, haben immer recht viel telefoniert oder uns halt geschrieben und so. Und man muss dazu sagen, ich habe dann irgendwann zwischendrin geheiratet und Kinder gekriegt und eben im November mein zweites Kind gekriegt und habe ihm das natürlich auch geschrieben und war ganz happy. Und im Januar eben hat er mir vom Autotelefon aus angerufen, dass er in der Gegend wäre und so eben könnte auf den Sprung vorbeikommen. Wie oft habt ihr euch denn sonst überhaupt so in der Regel gesehen, im Halbjahr zum Beispiel? Selten. Also es kam auch sogar vor in den 10 Jahren, dass wir uns mal 2 Jahre gar nicht gesehen haben und dann halt viel telefoniert. Oder? Wie viele Kilometer wohntet ihr auseinander? So 150. Mhm. Also es war so eine relativ lose Brief- oder Telefonfreundschaft. Ja, genau. Es war eben auch wirklich eine Freundschaft. Also eine Bekanntschaft. Ja, genau. Mhm. So, nun rief er vom Autotelefon aus bei dir an und sagt, ich möchte vorbeikommen. Genau. Ja. Und ich fand das ganz klasse, weil es war überhaupt nichts los. Ich bin auch sehr viel allein im Moment. Mhm. Und oder war das also zu dem Zeitpunkt auch und fand es eigentlich wirklich witzig. Und dann kam er auch und es war dann ganz toll erstmal so. Wir haben dann einen Sekt getrunken, haben eben auf das Kind angestoßen und halt so geplaudert. Und plötzlich die ganze Situation umgeschwenkt. Da hat mir so um die Ohren geknallt, dass ich eigentlich... ihm gehöre oder dass er das so irgendwie alles erzählt, also ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, was er eben all die Jahre schon für mich empfunden hat, wovon ich überhaupt nichts wusste. Das und aber noch in einem positiven Ton. Du sagst nee, überhaupt nicht, also sehr vorwurfsvoll und eben, dass ich ihn so ignoriert habe oder irgendwie fast beabsichtigt gequält habe und dass ich ihm dann jetzt auch noch so euphorisch mein Glück vorführe. Und du fielst aus allen Wolken, als er das gesagt hat. Total. Weil du total. Das gar nicht erahnt hast, dass es bei ihm, dass es in ihm so zuging. Eben. Und ich, er war ja ein Freund und man kann das ja auch irgendwie zeigen oder sagen. Ich meine, ich hätte ganz anders mit ihm umgehen können. Wie ging es denn dann weiter? Wie ist es eskaliert? Ja, er war halt dann sehr unverschämt, also hat richtig bitterbös gestritten und dann habe ich irgendwann eben versucht, ihn heimzuschicken und gesagt, das ist jetzt genug und so können wir nicht weiterreden und also, dass ich eben will, dass er geht und und dann hat er das halt nicht getan. Was hat er getan? Hat mich eben festgehalten und eben, ich könnte ihn nicht rausschmeißen und was wollte ich schon tun und So würde ich ihn nicht loskriegen und so eben. Und ist er denn gewalttätig geworden? Äußerst, ja. Äußerst? Was heißt äußerst? Ja, er hat eben, ich habe versucht eben wegzukommen und war irgendwie total, ich weiß gar nicht, also schockiert, panisch. Hat er dich zu Boden geschmissen? Ja, also ja, das kann man, ja, also er hat eben, ja, schon geschmissen. Ich habe auch versucht, mich loszureißen. Er hat mich ziemlich brutal festgehalten und irgendwie bin ich dann auch ganz blöd gefallen, hat mir das Bein verletzt und war, ja, also konnte überhaupt nichts tun. Und dann hat er es, während du auf dem Boden lagst und dein Bein verletzt war, was mit dir getan? Ja, und hattest du währenddessen auch Todesangst, dass er dir was antut? Hat ja, du, irgendwie. Hat er irgendwas gesagt? Hat er dich beschimpft oder bedroht, auch zusätzlich noch? Ich kann das gar nicht so genau sagen, da ist so viel abgelaufen. Also, eben, ich habe dann meine große Tochter, die hat währenddessen, also die hatte das gehört, dass ich, dass da was nicht stimmt und hat geschrien und gerufen und ich habe dann eben auch gedacht, oh, sie soll nur still sein. Irgendwie, es war so, ich habe so Angst um sie dann gekriegt noch und hast du es dann über dich ergehen lassen und hast dich nicht mehr gewehrt? Ja, ja, also dann war es wirklich so, ich dachte, wenn ich jetzt noch irgendwas tue, dann war es das. Also er hat mir dann auch eben, hat mich am Hals festgehalten. Hat er dich gewürgt auch? Ja, also er hat schon ganz ordentlich gedrückt und ich habe aber auch das Gefühl gehabt, dass ich überhaupt gar nicht atmen kann. Hast du überhaupt irgendwas an deinem Körper gespürt? Nee, eigentlich, das war ganz eigenartig. Ich hab's eigentlich, nee, es war so viel im Kopf, also dass ich im Körper das eigentlich. Also du hast Angst um dein eigenes Leben gehabt, du hast Angst um deine Tochter gehabt. Ja. Wie lange hat, kannst du es überhaupt noch rekonstruieren, wie lange das gedauert hat? Dieses, nee, nee, also irgendwie war dann ab einem gewissen Moment, kann ich mich nicht erinnern, was noch. Ist denn deine Rechnung aufgegangen, dass nachdem du ruhiger wurdest, die Tochter nicht in das Zimmer gekommen ist? Das tut sie sowieso nicht. Also das würde sie, nie, also sie würde nie rauskommen, also selber aus ihrem Bett. Also sie könnte das, aber sie macht es nicht. Dann ist dieser Mann irgendwann gegangen. Ja. Wie war das dann? Ist er wortlos gegangen und hat dich liegend auf der Erde zurückgelassen oder wie war das? Eben, das, da kann ich mich nicht richtig erinnern. Das ist irgendwie, da fehlt was. Also, an was kannst du dich denn dann wieder erinnern? Ich habe dann am nächsten Tag, also das war am nächsten Abend, da war es so ganz eigenartig, so als würde ich jetzt aufwachen oder ja, ich bin irgendwie zu mir gekommen und ja, da hat das Telefon geklingelt und eine Freundin hatte angerufen und da, das war irgendwie so der Kick, der Auslöser und dann hat sie irgendwie auch noch so gesagt, so irgendwie, ob ich jetzt wieder normal wäre. Also sie war ziemlich sauer. Also die hatte vorher schon mal angerufen. Die hatte eben vorher schon mal angerufen. Du warst völlig durch den Wind. Genau. Also hat das einen ganzen Tag gedauert, bis du wieder einigermaßen, und du weißt gar nicht, du hast einen völligen Blackout, was total in diesen 24 Stunden alles passiert ist. Total. Und ich habe dann eben auch so einen richtigen Schock gekriegt, habe gedacht, Mensch, also ich meine, ich habe Kinder, ich muss ja meine Kinder versorgen und eben ein damals noch sehr kleines. Und habe aber dann festgestellt, dass ich sie versorgt habe. Also dass sie wirklich, die lagen im Bett und waren also auch. Jetzt sag mir noch mal bitte etwas. Am Anfang hast du es, glaube ich, gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Zu deinem Ehemann, wo war der? Der ist geschäftlich sehr viel unterwegs, also sehr viel auf Reisen. Wie kommt es, dass du bis heute es deinem Mann nicht erzählt hast? Ja, das ist halt sehr schwierig. Also er ist sehr, sehr im Stress, hat wirklich, ja, ich weiß nicht, also im Moment oder ja, das letzte halbe Jahr oder schon länger haben wir eigentlich sehr wenig miteinander gesprochen, vor allem so, wenn es schwierige Sachen. Merkt er denn nicht, dass in dir irgendetwas... Doch, also das hat er schon gemerkt. Und wenn du das bisher nur deiner Ärztin erzählt hast und jetzt dann hier mir, ja. Was geht denn da im Moment in dir vor, wenn du das wieder alles so auch einem ganz fremden Menschen und eben wir sind ja auch nicht alleine, wenn du das jetzt hier so erzählst? Ganz eigenartig jetzt, wo es eigentlich gesagt ist, ist besser. Also, ich meine, ich sitze hier und zitter. Was war denn deine Motivation, dich bei mir zu melden? Ja, also ich habe halt deutlich gespürt, dass ich wirklich, ich muss irgendwie es mal rauslassen. Ich bin sehr verschlossen geworden. Ich habe, und das war ich überhaupt nicht. Ich war auch eigentlich sehr selbstbewusst und cool. Und ich hielt es so dringend für nötig, Lisa, dass du vielleicht nicht eine ganze Therapie, aber eine Weile mal eine psychologische Betreuung erfahren solltest. Ich glaube, das ist ganz wichtig für deine Situation im Moment. Was hat dir denn deine Ärztin geraten? Ja, also das war eben damals sehr direkt und sie hat mir da also vor allem empfohlen, zur Polizei zu gehen. Das hast du nicht gemacht? Nee, das habe ich nicht gemacht. Warum nicht? Ja, zum einen habe ich Angst vor den Konsequenzen. In welcher Richtung? Von ihm. Also, du hast Angst, dass er dir irgendwas antun könnte? Ja. Hat er sich eigentlich seitdem nochmal bei dir gemeldet? Es ist eingebrochen worden und es fehlen persönliche Dinge von mir. Also ganz seltsam, also es ist bis jetzt nicht geklärt, wer das war und so und klar, da kann man natürlich mutmaßen. Also Lisa, weißt du, was mir gerade so alles durch den Kopf schießt? Mir schießt durch den Kopf, die Lisa muss zu einem Therapeuten. Die braucht erstmal kontinuierlich Hilfe, die braucht jemanden, wo sie jede Woche eins, zweimal hingehen kann und mit der Person reden kann. Dann finde ich, dass die Lisa mit ihrem Mann reden sollte. Und ich finde auch, aber das musst du natürlich sehr streng für dich bedenken, dass du Anzeige erstatten solltest. Nur ist es nicht möglich, dass wir beide dieses jetzt hier in 10 Minuten umfassend besprechen können. Ich möchte gern, dass du mit meinem Psychologen jetzt darüber noch eingehender sprichst. Das ist der Peter heute Nacht. Ja. Und der Peter wird dich gleich sofort anrufen nach unserem Gespräch. Ich bedanke mich bei dir sehr für das Vertrauen. Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn durch dieses Gespräch jetzt auch was in die Gänge käme bei dir, damit es dir wieder besser geht und dass du das verarbeiten kannst und überwinden kannst. Das ist dringend nötig. Ja. Lisa, alles Gute. Und leg mal auf und du wirst gleich angerufen. Gut. Alles Danke. Gute. Tschüss. Danke. Ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ich sehe, unser Fernsehbild ist wieder wunderbar. Alle Kollegen haben sich sehr angeschränkt. Es ist glasklar, so wie es sein muss. Also wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Und jetzt ist Yvonne am Telefon. Genau. Und Yvonne ist stolze 23 Jahre alt. Ja, das ist richtig. Hallo Domian. Hallo Yvonne. Erstmal ein ganz großes Kompliment an deine Sendung, wie halt irgendwie jeder sagt. Aber es stimmt wirklich. Dankeschön. Also irgendwie habe ich so gemerkt, irgendwie eigentlich ist mein Problem gar nicht so groß, wenn ich halt irgendwie die ganzen anderen Probleme höre. Also sind echt schon erschreckende Sachen bei irgendwie. Aber ich finde schon, dass mein Problem für mich selbst persönlich halt auch ein Problem ist. Und zwar, ich werde halt ständig rot. Und es ist wirklich, also in jeder unmöglichen Situation, also wo keiner mit rechnet und so, und das ist echt peinlich manchmal. Wahrscheinlich würdest du jetzt auch rot, kann das sein? Ja. Wie schade. Ja, klopft irgendwie, zu stottern. Wir beginnen ja morgen mit dem Bildtelefon hier. Ja. Und wenn du jetzt ein Bildtelefon hättest und ich dich sehen würde, ganz im Ernst, könnte es sein, dass du wirklich jetzt in dieser, das ist ja eine Stresssituation auch, ja, ungewöhnlich für dich, ja, dass du jetzt auch errötest? Ja, das ist wohl wahr. Also ich hätte auch schon dran gedacht, irgendwie zum Glück, dass ich kein Bild habe. Wie fühlst du dich dann im Moment? Ist das, ich kenne das auch, mit dem Rotwerden. Man hat das Gefühl, es glüht alles im Gesicht. Richtig, ne? Richtig. Und man schämt sich zu Tode in dem Moment. Ja, also das Gesicht, das wird total heiß und also man merkt es auch richtig. Also ich habe das irgendwie heute, also das letzte Mal halt im Supermarkt gehabt, als ich mit meiner Freundin einkaufen war. Und da sind ja halt viele Spiegel und hin und her halt so bei den Obst- und Gemüseregalen irgendwie. Und ich habe dann auch irgendwie gemerkt, dass ich halt irgendwie bei irgendeiner Situation, meine Freundin hatte was im Auge und sie sagt, ja, mach mal weg. Und ich habe dann halt gewischt irgendwie und habe dann auch gemerkt irgendwie, dass einige Leute wahrscheinlich dann geguckt haben oder so, ich weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich halt rot geworden. Wie, mach mal weg? Was sollst du wegmachen? Ja, sie hatte halt irgendwas im Auge. Ach so. Ja, eine Wimper oder so. Und ich sollte das wegmachen. Und dann wurdest du rot? Ja. Beschreib mal noch ein paar andere Situationen, in denen du fast regelmäßig rot wirst. Das ist alles mögliche. Also, ob ich auf der Straße nach der Uhrzeit angesprochen werde oder ich habe halt irgendwie, ich arbeite in einem Club irgendwie, so Konzerte und so weiter. Und habe halt irgendwie mit sehr vielen ausländischen Bands zu tun, wo halt sehr viel Englisch gesprochen wird. Mein Englisch ist leider nicht so gut irgendwie, dass ich mich halt richtig super verständigen kann. Und wenn mich halt irgendjemand anspricht und dann wahrscheinlich noch mit einem schottländischen Akzent irgendwie... Und ja, du verstehst es dann nicht? Richtig. Verstehen vielleicht schon, aber ich habe dann Angst irgendwie halt irgendwie... Wie rettest du? ...loszusprechen oder so und habe halt Angst, dass vielleicht irgendwie was Falsches dabei rauskommt oder so. Und dann wie rettest du dich denn dann aus diesen Situationen? Du spürst, du wirst knallrot in dem Moment. Ja. Wie reagierst du weiter? Was machst du? Ja, irgendwie, also ich versuche dann irgendwie möglichst schnell irgendwie, dass dann halt irgendwie meine Freundin kommt und ja, übersetz mal gerade und hin und her und erklär denen das mal und so. Und dann halt irgendwie, das Schlimme ist, ich wegkomme, ne? Ja, ich kenne es wirklich, außer von früher. In letzter Zeit ist es nicht mehr so oft passiert, aber früher war es auch öfters so. Man kann ja nichts dagegen tun. Nee. Ne? Die größte Konzentration macht es nur schlimmer. Ja, eben. Und man möchte wirklich im Erdboden versinken. Ja, genau. Ne? Ja. Ganz genau so. Was war die peinlichste Situation bisher, die ausgelöst wurde durch Rotwerden? Das war ganz witzig. Irgendwie mein damaliger Freund, mit dem war ich halt irgendwie im Einkaufszentrum und ich habe einen Pullover angehabt und wollte ihm den vorführen und er war irgendwie an einer ganz anderen Ecke. Und ich war, jetzt guck doch mal. Und irgendwie alle anderen Leute haben geguckt, nur er nicht. Immer lauter und mit einmal so plink. Das war schon also richtig, richtig übel. Wobei ich es eigentlich, wenn ich das bei Leuten bemerke, dass die rot werden, ich finde das immer sympathisch. Jedes Mal. Ich finde es immer sympathisch, weil ich denke, ach, das ist jemand, der, da sind doch gute Gefühle, Gefühlswallungen bei der Person möglich. Ja, also so irgendwie meine bisherigen Freunde, die fanden das auch immer ganz süß. Oh, guck mal, jetzt wird sie wieder rot und so. Und meine Freundin auch irgendwie und so Bekannte halt irgendwie, die das mittlerweile jetzt kennen, irgendwie, dass ich halt rot werde. Ah, guck mal, jetzt wird sie wieder so rot. Aber es hilft dir auch nicht, ne? Das hilft mir nee, überhaupt ist mir klar. Nein. 23 Jahre bist du alt. Hast du das erst seit kurzem oder ist das ein Phänomen seit immer eigentlich? Nee, also so wie ich mich daran erinnern kann, also das hat irgendwie in der Lehre angefangen, also 92 so ungefähr. Da fing das an, also dass ich halt irgendwie, ich habe im Friseur meine Lehre gemacht und halt irgendwie Telefonservice und hin und her. Und jedes Mal, wenn halt irgendwie eine nette Stimme oder ja halt irgendwie ein Mann oder so dran war oder auch Frau, wie auch immer, es war immer irgendwie was Sympathisches oder so, ne? Dann weiß ich nicht, ob ich mir den irgendwie dann vorgestellt habe oder so, keine Ahnung, was in meinem Kopf abging. Gleich irgendwie pling, also wirklich. Es ist wirklich sonderbar, weil du wirkst schon sehr durchaus normal und ganz selbstbewusst. Ja, das ist das Seltsame. Ich glaube, dass sich da auch schon Heerscharen von Psychologen den Kopf drüber zerbrochen haben, woher das kommt und was man dagegen tun kann. Ja. Ich weiß es nicht, was man dagegen tun kann. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber wir können das ja mal ein bisschen thematisieren heute. Und wir sind ja noch relativ früh, wir haben erst 2:05. Vielleicht kommen noch Anrufe von Leuten, die das gleiche Problem mal hatten. Und vielleicht gibt es da ja den einen oder anderen Trick, wie man doch gegen sich vorgehen kann. Ja, deswegen bleib du mal vor dem Fernseher oder am Radio. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es da noch einen Tipp. Ich habe keinen, ich weiß es nicht. Ja, schade. Ich kann es nur gut nachvollziehen, aber ich kann nichts dagegen. Das hat sich dann irgendwie bei mir irgendwie mal ausgewachsen und so weiter, war dann, es war weg. Oder ja, ja, vielleicht liegt es aber auch bei dir daran irgendwie. Ich meine, du hast zwar vielleicht irgendwie ringsherum nicht so viele Leute oder sowas, sondern du blickst halt mehr in die Kamera und du weißt, dass ziemlich viele Leute dir zuschauen. Und ich denke irgendwie, ja, ja, vielleicht hat das auch nicht mit Selbstbewusstsein zu tun, sondern ich weiß nicht irgendwie, du weißt es halt und du siehst die Leute aber nicht. Ja, hier macht mir das auch gar nichts mehr aus. Also wenn ich böse, wenn ich noch rot werde heute, ist, wenn man mich so beim Flunkern erwischt, so privat oder so. Ja. Das ist mir dann sehr peinlich. Und dann, das ist dann. Yvonne, ja, wir warten mal ab, ob vielleicht ein sehr kluger Ratschlag kommt. Ja, das wäre klar. Tschüss, Yvonne. Okay, tschüss. Ciao. Marion, 34 Jahre alt. Ja, hallo? Marion. Ja, also ein Rat habe ich auch nicht. Ich wollte eigentlich erstmal erzählen, ich habe jetzt die letzten zwei Gespräche über Telefonhörer mitgehört. Ja. Das ist ganz was anderes wie über Fernsehen oder über Radio. Glaube ich. Deswegen. Ist ganz anders. Ja. Und er meint, Thema ist ganz was anderes. Mhm. Ich habe einen 62 Jahre alten Blutsverwandten, der ist ein Zwitter. Er ist genetisch eine Frau. Mhm. Hat also auch immer als Mann gelebt. Aber jetzt fangen wir mal von einem Blutsverwandten. Was heißt das? Mein Onkel. Dein Onkel ist es. Mein direkter Onkel. Das ist dein direkter Onkel. Ja. Mhm. Er ist genetisch eine Frau. Er ist genetisch eine Frau. Was heißt das genau? Ja, die haben dann, als er 55 war, musste er ins Krankenhaus. Da ging es darum, ob die Gebärmutter raus muss oder nicht. Da haben den genetischen Test gemacht und er ist genetisch eine Frau. Und dann wurde ihm halt das bisschen, was bei ihm angeblich Penis war, eben wegoperiert. Also er hat Onkeltante. Also für mich ist es meine Onkeltante. Dann hat die Onkeltante ja. hat bis zu ihrem 55. Geburtstag einen Rest von Penis gehabt. Ja. Aber auch eine Scheide, eine ganz normal ausgebildete Scheide. Ja, ja. Hast du sie oder ihn mal nackt gesehen? Ich habe die Aufnahmen gesehen. Die Fotos. Mhm. Ja. Mhm. Und noch eine Frage. Und, immer. Sie hatte einen Busen auch. Ja, sicher. Ja, also sie ist nach außen, wie du auch gerade gesagt hast, als Frau in Erscheinung getreten. Während ihrer Arbeitszeit nicht, da hat sie sich eben ihren Busen weggebunden. Mhm. Sie war Techniker. Mhm. Es war 50er, 60er, 70er Jahre und sie stand vor der Entscheidung, als Mann oder Frau zu leben. Sie hatte dabei ist möglich. Und für was hat sie sich entschieden? Als Mann, es war damals als einfacher. Mann. Und wie? Sie war Techniker, sie war auf Montage. Also wann hast du denn das zum ersten Mal erfahren? Das ist doch wahrscheinlich was ganz Tabuisiertes in der Familie gewesen. Ja, natürlich. Also es gab natürlich dann keinen Kontakt mehr. Und dann, was mich so eigentlich mehr ärgert, ist, dass es in dieser Familie immer noch nicht akzeptiert wird. Mhm. Ja. Und sie hatte also die Unterlagen und so, ja, das ist ja eine Transsexuelle und, ne? Mhm. Ist ja wurscht, aus welchem Grund sie das Geschlecht geändert hat. Man kann es doch heutzutage akzeptieren. Natürlich. Sie, ich sage jetzt mal, sie lebt heute als Frau. Ja, sicher, ganz jetzt normal. Als Frau. Mhm. Ja. Hast du jetzt Kontakt mit ihr? Ja, ja. Und sprecht ihr auch sehr frei über all diese Problematiken? Ja, ich habe sie komplett gefragt, hat mir alles gezeigt, hat mir auch gesagt, ich wäre doch damals blöd gewesen, mich für ein Leben einer Frau zu entscheiden mit so einem Mini-Penis. Hat sie oder eher damals überhaupt mal sexuelle Kontakte mit anderen Menschen gehabt? Nein, nie. Ja, niemals. Nein, und sie musste auch damals dann 300 Kilometer fahren, um mal schwimmen zu gehen. Dann ist sie 300 Kilometer gefahren, ist auf den Bahnhof gegangen, hat sich als Frau gezogen, um mal schwimmen gehen zu können. Mhm. Und das fällt heute weg, sie kann heute jeden Tag schwimmen gehen. Wie alt warst du, als du das erfahren hast? Schwierig zu sagen. Also erfahren, richtig weiß ich es erst seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren erst? Mhm. Es gab immer Gerüchte und ich habe dann den Kontakt wieder zu ihr hergestellt. Hat sie dir darüber erzählt? Ja, also ich habe sie angerufen, es war auch kein Problem. Ich habe sie auch recht schnell gefunden. Mhm. Und meine Eltern und so, nee, mit der wollen wir nichts zu tun haben. Ne? Mhm. Und habe das dann alles rausgefunden, bin dann wieder hin zu meinen Eltern, habe denen das erzählt. Mhm. Und nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Ist auch meine Schwester nicht. Meine Schwester ist nur 4 Jahre älter als ich. Ist es für sie, ist es für deine Tante etwas sehr Trauriges, dass sie nie Liebe erfahren hat? Sie sie macht ihr Leben, sie hat ihre Freundinnen, sie kommt mit mir schlecht zurecht. Was, sie kommt mit dir schlecht zurecht? Sie kommt mit mir gut zurecht, aber sie kommt schlecht zurecht, dass sie mich laufen meldet, weil sie das nicht kennt. Ach so, ja. Ja, sie hat damals dann irgendwie freiwillig verzichtet, weil die wollen ja eh nichts und es war dann in 60 Jahren eh unwahrscheinlich. Und hat sich, sie hat sich nicht distanziert von der Familie, sondern ist einfach so eingeschlafen. Sie ist jetzt Mitte 60, ne, hast du gesagt? Mhm. Anfang 60. Mhm. Ich möchte dich bitten, ihr die besten Grüße von mir auszurichten. Weißt du, Thomas, ich rufe an, weil meine Schwester, die ist 38, die damit zurechtkommt. Ja, wenn du mal ein Foto hast, dann zeig mir das doch mal. Aber ansonsten, sowas gibt's doch nicht. Mhm. Und die ist doch bestimmt transsexuell. Weißt du, dieses Schmutzige-Kram ist doch scheißegal. Ja gut, da kannst du ja natürlich darauf hinwirken und deine Schwester da ein bisschen toleranter vielleicht stimmen. Ich komme da nicht durch. Tja. Also ich denke mir, ich bin im falschen Film. Wir sind doch heute anno 98. Mhm. Versuch es mal weiter. Es wird schon fruchten. Aber du bist ja auf dem richtigen Weg dahin. Bestell der Tante mal gute Grüße. Und sag ihr mal, wenn sie Lust hat, ich würde mich mit ihr sehr, sehr gerne persönlich mal unterhalten. Vielleicht kennt sie ja auch diese Sendung. Wenn sie Lust hat, könnte sie es ja mal versuchen, hier anzurufen. Ich wäre sehr interessiert daran. Ich auch, weißt du, und das möchte ich dir sofort. Ich finde das so furchtbar. Wir haben 98 und diese Vorurteile sind einfach noch da. Also wenn ich mit ihr hier sprechen könnte, könnte man vielleicht solche Vorurteile auch noch ein bisschen wieder reduzieren und dämmen. Ich wünsche ihr alles Gute und dir natürlich auch alles Gute und schön, dass du jetzt zu ihr hältst. Verstehst du, mein Alterskreis sagt, das kann nicht sein. Mhm. Und ich bin auch nicht von vorgestern oder so. Weißt du das? Das glaube ich auch nicht. Liebe Marion, alles Gute. Okay, tschüss. 1.32 Uhr, 35 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Radio 1 Live aus Köln und das WDR Fernsehen auch aus Köln mit dem Talkradio Domian. Und heute Nacht sind wir ganz offen für all die Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Und wenn ihr mich anrufen wollt, das hier ist die Telefonnummer 0180 5678 111. Nikola. Ja, warum? Warum, weiß ich nicht. Du heißt, glaube ich, Nikola, ne? Ja, weil du das so fragend sagst. Nein, der Name stimmt, ne? Ja, stimmt. Und du bist 23 Jahre alt. Genau. Siehst du uns im Fernsehen oder hörst du uns nur im Radio? Ja, ich sehe euch im Fernsehen eigentlich, aber ich habe mich jetzt so ein bisschen abgewandt, damit ich nicht so nervös bin, weil mein Freund gerade auch schon sagt, ich habe einen roten Kopf. Ich wollte nur von dir wissen, ob das Fernsehbild wieder richtig okay ist. Ja, sieht gut aus. Uns erscheint es nämlich ein bisschen dunkel und milchig hier. Aber wenn ihr sagt, es ist okay, dann... Ja, doch. Oh, jetzt ist es weg, jetzt ist es wieder da. Jetzt ist es wieder weg, wieder da. Wir kriegen das schon in den Griff. Jetzt aber zu dir. Ja. Nikola, dein Thema. Ja, mein Thema. Also ich bin gestern nach Hause gekommen und habe in meinem Briefkasten eine Wurfsendung entdeckt, über die ich mich dermaßen aufgeregt habe. Also es gibt's gar nicht. Und zwar ist es eine Sonderausgabe, wie es sich nennt, der Deutschen Wochenzeitung. Mhm. Und oben drüber steht, welche Ausländer sind gefährlich? Mhm. So nach dem Motto, welche Pilze sind giftig irgendwie sowas. Mm. Und welche Ausländer sind denn nach Auffassung dieser dubiosen Wochenzeitung gefährlich? Ja, das wird da gar nicht näher erklärt. Mm. Das ist wahrscheinlich nur so ein Aufmacher eben gewesen. Und Alarm, Ausländerkriminalität prangert da noch drüber. Mm. Und hinten so, so Aufruf, bestimmte Dinge zu abonnieren. Mm. eine CD, Deutschland, Deutschland über alles, mit allen drei Strophen des Deutschlandliedes und das deutsche Nationallexikon und ähnliches. Also eine Fascho-Zeitung, vermutlich, genau. Oder ja, aus der Richtung zumindest. Ja, es ist nur ein Blatt, aber eben mit Vorder- und Rückseite. Mhm. Und die Schrift ist auch, vom Schriftbild her ist das auch eindeutig im Grunde genommen, so Schrifttyp so, ja, Drittes Reich würde ich sagen, so deutsche Wochenzeitung. Mhm. Steht vielleicht irgendwo ganz klein in der Ecke Dr. Frei oder sowas? Dr. Frei habe ich jetzt noch nicht entdeckt, wobei ich sagen muss, ich habe mich so darüber aufgelegt, ich habe es erstmal wieder weggelegt und dann habe ich mir mal gedacht, ich muss es heute einfach nochmal vorkramen und muss nochmal anrufen, weil ich frage mich einfach, wie kann das sein, dass ich das überhaupt in den Briefkasten bekomme? Wieso gibt es sowas überhaupt? Also es ist eine Wurfsendung und die haben die einfach euch in alle Briefkasten reingestopft. Genau, es war wohl so, erstmal habe ich mich unheimlich geschämt, weil bei uns im Haus eben auch Ausländer wohnen und mir stiegen richtig die Tränen in die Augen, weil das so nette Menschen sind und ich mich echt geschämt habe. Und dann lagen heute die ganzen Blätter unten im Flur zusammengeknüllt. Was ich dann wiederum natürlich gut fand, weil mir das auch so ein Feedback gegeben hat, dass anderen Bewohner des Hauses es eben genauso daneben fanden, wie ich im Grunde genommen. Wollte diese Zeitung oder diese Wurfsendung auch Werbung machen für eine bestimmte Partei, jetzt für die Bundestagswahl? Die DVU, klar. Die DVU. Ja. Ja, das kann man nicht verhindern, ne? Dass solche Sachen verteilt werden, so traurig es ist. Aber es ist nun mal es ist eine zugelassene Partei. Ja. Und wenn einem sich die Haare noch so sträuben? Ja, das Dumme ist immer, dass es alles so hintergründig, ja, im Grunde springt es einem ins Auge, was es besagen soll. Aber andererseits ist es ja so hintergründig, dass man sicherlich nichts direkt dagegen machen kann. Und das stört mich eben auch irgendwo. Schön ist, dass du dich aber aufgeregt hast und es mir jetzt erzählt hast. Und so mit vielen tausend, hunderttausend anderen Menschen auch. Ja. Und schön ist, dass das Zeug zusammengeknüllt da in eurem Hausflur lag. Ja, das hat mich auch gefreut. So verbleiben wir mal, ne? Gut. Das finden wir beide gut. Ja. Tschüss, Nicola. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss. Angelika, 19 Jahre alt. Ja, Angelika. Erstmal ein ganz großes Lob an deine Sendung. Danke. Also, ja, mein Problem ist eigentlich, ich bin jetzt seit 7 Monaten verheiratet. Und ich habe neulich durch Zufall beim Saubermachen einige merkwürdige Sachen entdeckt, die mein Mann bei sich versteckt hatte. Wie alt ist dein Mann? Kurz vorher gefragt. Der ist 27. 27, Und so. Was war das denn, was er versteckt hat? Ja, zum einen habe ich von seiner Ex-Freundin so Unterwäsche gefunden. Bei euch in der Wohnung? Ja, bei uns in der Wohnung. Und wo hatte er die versteckt? Bei uns oben im Arbeitszimmer. Und so und wie, hinter den Büchern? Bitte? Hinter den Büchern? Nee, also war ich einfach mal in unserem Schreibtisch und so. Weil ich bin eigentlich sehr selten am Computer und so. Und naja, er hatte da halt eine Tasche stehen und so. Und dann war halt die Unterwäsche von seiner Ex-Freundin da drin. Woher weißt du denn, dass das die Unterwäsche von der Ex-Freundin ist? Ich habe ihn drauf angesprochen. Ach so. Was hast du noch gefunden? Und so Playboy-Hefte und Porn-Videofilme und sowas alles. So. Also, und ich habe ihn halt drauf angesprochen und so. Ja. Habe ich gemeint, ja, hier, was soll das? Ich habe aus meinem riesen Aufstand gemacht. Weil ich habe für ihn eigentlich alles aufgegeben, weil ich komme aus dem Norden. Und also, jetzt wohnt er im Süden. Dachte ich, jetzt wohnt er im Süden. Genau, und habe ich gemeint, ja, hier, was das soll und was er damit macht und so. Hat er gemeint, ja, und so, das hat die Ex-Freundin hier vergessen und so weiter und so fort. Habe ich gemeint, ja, wieso schmeißt du es nicht weg? Und so hat er gemeint, ja, das habe ich vergessen und alles drum und dran. Die entscheidende Frage ist ja, wann die das vergessen hat. Ja, war das noch vor eurer Zeit? Dann kann man ja sagen, naja, okay, ist ja nicht schlimm. Ja. Oder ist er fremdgegangen? Ja, also einmal er hat mir gesagt, das war vor unserer Zeit. Und so. Ich meine, genau wissen tue ich es auch nicht, aber irgendwo ist halt schon ein bisschen merkwürdig und so. So jetzt. Ich meine, wie soll man sowas vergessen, sowas wegzuschmeißen oder irgendwie... Hat dich schon gekränkt, ne? Also irgendwo schon. So, jetzt hat er die Pornos, die Pornovideos und die Playboys. Ja, und... Ist ja nicht so schlimm mit den Playboys. Nee, das ist ja auch okay und so. Also da hat er auch gemeint, ja und so, weil er hat der ist Postler vom Beruf. Und er hat gemeint, ja, von der Post und so. Ja, okay, so. Naja, und neulich und so hat er gemeint, ja... Habe ich in meinem Arbeitszimmer Videofilme gesehen, hat er gemeint, ja, das sind Musikvideos. Dann habe ich gemeint, oh, kann ich mir die mal angucken und so und so weiter. Naja, und dann habe ich halt so gelesen, was so drauf stand und so, und das klang nicht eher nach Musik, das klang eher nach Pornos. Und hast du es dir angeguckt? Nein, ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe nur gelesen, was drauf stand. So, jetzt scheint es also wirklich zu sein, dass dein Freund, dein Mann, heimlich, ohne dass du es weißt, Pornos guckst. Ja. Guckt. Was macht dich das auch eifersüchtig? Also, dich das? Ja, also eifersüchtig eigentlich überhaupt nicht. Los. Ich bin in meiner Kindheit von meinem Stiefvater sexuell missbraucht worden. Mhm. Und das ziemlich oft. Und ich habe heute halt noch ziemlich viel damit zu kämpfen. Mhm. Und wenn ich sowas dann halt entdecke und finde und so. Mhm. Ich meine, ich habe damals immer gedacht, so auf Deutsch gesagt, Männer sind alle Schweine. Mhm. Und so. Und wie ich das halt gesehen habe und so, habe ich echt gedacht, ruf mich jetzt auf und so, weißt mhm. du. Hat er denn jetzt irgendwie zu dir gesagt, Angelika, ich tu die jetzt weg, ich gebe die wieder ab, ich schaue sie mir nicht mehr an? Nee, also er hat gemeint, ich habe gemeint, was machst du damit? Hat er gemeint, habe ich gemeint, guckst du die an? Hat er gemeint, nee, was soll ich mir so einen Scheiß angucken und so weiter und so fort. Mhm. Und so, und dann hat er gemeint, ja, ich schmeiß die dann auch morgen weg und so. Aber hat er nicht gemacht? Also sie stehen noch bei uns im Wohnzimmer, aber mhm. er hat die Bänder kaputt gemacht. Ach so, nein, das, also. Dann ist es ja schon mal okay. Und so bloß ist halt, immer so die Angst und so, neulich wollte halt mit mir schlafen und so, dann habe ich gemeint, nee und so, lass mal, weil irgendwo habe ich wieder so einen innerlichen Ekel vor Männern, weißt du? Mhm. Und so, ich meine, mhm. ich weiß echt jetzt nicht, was ich machen soll, weil mhm. also, ich überspiele das halt alles, mhm. so dass er denkt, ist wieder alles okay, mhm. aber in mir drinne, ich weiß nicht, einfach nicht, was ich machen soll. Mhm. Bist du denn nach deinem sexuellen Missbrauch betreut worden, psychologisch betreut worden? Also ich habe das, meinen Schullehrer und so, also meine Lehrerin, die habe ich drüber gesprochen, mhm. weil die es in der Schule halt gemerkt haben und so. Mhm. Und sonst überhaupt nicht. Sonst überhaupt nicht. Mhm. Also das ist, glaube ich, jetzt auch wirklich ein besonderer Fall. Wenn du diese schlechten Erfahrungen nicht gemacht hättest, würde ich dir sagen, mein Gott, lasse ihn ab und zu die Pornos gucken. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn er dir das offen sagt, jetzt, ich habe die Dinger und ich habe Spaß dran, ist es okay. Aber ich... erahne schon, was das vielleicht in dir alles freisetzt und es hat ja schon irgendwas bewirkt, dass du jetzt keine Lust mehr hast, mit deinem Freund zu schlafen, mit deinem Mann zu schlafen. Hm. Also eine komplizierte Sache. Ich finde, da solltest du mit meinem Psychologen auch nochmal drüber reden jetzt. Hm. Ja, machen wir das. Der Peter ruft dich gleich an, Angelika. Mhm. Und dann redet ihr beide miteinander. Okay, gut. Okay, alles Gute. Gut, tschüss. Dankeschön, tschüss. Silvana. Ja, hallo. 25 Jahre alt. Ja, genau. Hallo. Hallo. Ich rufe an wegen der Yvonne, die immer rot wird. Ja, ja, jetzt bin ich aber gespannt. Weil ich bin früher auch ständig rot geworden. Ja. Und ich habe das in den Griff gekriegt. Wie? Ich habe angefangen mit Meditation. Mit Meditation? Ja, genau. Und man kann meditieren, jetzt werde ich nicht mehr rot. Nein, so in der Form nicht. Es so ist doof ja so, nicht. Dieses Rotwerden hat, das habe ich bei mir festgestellt, bedeutet eigentlich immer nur, dass man ein... nicht so richtig zu sich selbst und zu dem, was man tut, stehen mhm, kann. Mhm. Dass man Angst hat, dass das in irgendeiner Form nach außen hin schlecht auftreffen könnte. Ja, oder? Könnte sicher grob auch bei Yvonne so sein, ne? Ja. Nach dem, was sie so erzählt hat. Richtig, man ist also in der Zeit immer zu stark auf andere fixiert mhm. und man vergisst sich selbst dabei. Mhm. Und durch die Meditation habe ich mehr oder weniger zu mir selbst gefunden. Mhm. Was ist denn das für eine Meditation? Wo? Das ist eine sogenannte Chakra-Meditation. Wo lernt man das denn? Ja, man lernt es, man kann es eigentlich, braucht es nicht lernen. Mhm. Also es ist keine Sache, die man lernen muss wie Lesen und Schreiben, sondern es ist eine Sache, die eigentlich in jedem drinsteckt. Man ja gut, aber irgendwie muss... anfangen. Ja, aber wie fange ich damit an? Ich habe damals einen guten Freund wieder getroffen, das ist ein paar Jahre her, mhm. und der hat mich daran geführt. Also wir haben uns darüber unterhalten, so kamen wir auch auf das Thema an mhm. sich. Gibt es da Bücher? Ja, massenhaft. Ne, massenhaft. Also es sind ja schon bestimmte Techniken, ne, die man Denktechniken, die man da vollziehen muss. Ganz genau. Ne, und die muss man ja schon. Gesagt, man denkt ja gar nicht. Ja, ja, also Meditationstechniken, nennen wir es ja, so. Richtig, ne? Ja. Das muss man schon machen, ne? Um daran zu kommen. Da gibt es ganz verschiedene Methoden. Richtig. Aber Meditation als solches ist sicherlich keine schlechte Idee. Das, ja? Also finde ich, für mich war es eine Spitzenidee. Und wie lange hast du gebraucht, bis du dann von deinem Rotwerden wieder so wegkamst? Circa 1 bis 1,5 Jahre. Mhm, wurde also permanent besser. Es ist so ein fließender Prozess gewesen. Wie oft meditierst du? Oder hast du da meditiert in der Zeit? Ich habe in der Zeit jeden Tag meditiert. Mhm. Ich habe angefangen mit 10 Minuten. Mhm. Länger konnte ich nicht still sitzen, mhm. weil ich zu wibbelig war. Und das hat sich dann kontinuierlich gesteigert. Mhm. Es wurde dann immer mehr mhm. und immer länger. Und dadurch habe ich halt vieles von mir selbst besser kennengelernt. Und Und hat sicher viele andere Effekte auch noch gehabt, ne? Dass, ja, es hat eine gute Auswirkung auf dein anderes, auf dein restliches Leben. Richtig. Ja. Ich bezeichne mich mittlerweile auch als Esoterikerin. Ich lebe nach dem esoterischen Lebensprinzip. So weit muss es ja nicht kommen bei Yvonne. Hauptsache, sie wird nicht mehr rot, ne? Natürlich nicht. Also, ich weiß, dass es ist einfach eine Sache, sie sollte sich ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigen. Sie muss ja nicht unbedingt meditieren. Einfach die Situation mal analysieren. Ja gut, das sind immer so Worte, da kann man nichts mit anfangen. Du sollst dich besser mehr mit dir beschäftigen. Ja, ne? das ist es ja. Das da kann man nichts mit anfangen. Aber der Tipp mit der Meditation, den finde ich gut. Da sollte sich die Yvonne vielleicht mal ein bisschen reinknien und sich das eine oder andere Buch besorgen oder mal irgendwo einen Kursus machen oder weiß ich was. Empfehlen könnte ich ihr Bücher von Silvia Wallimann. Von Silvia Wallimann? Genau. Was für ein schöner Name, Silvia Wallimann. Ja, das ist eine Frau, die mir also durch ihre Bücher, weil sie das auch sehr leicht beschreibt, sehr weit gebracht, also mir sehr gut geholfen hat dabei. Silvana, danke für den heißen Tipp. Ja, bitte, gern geschehen. Weiterhin alles Gute und werd nicht mehr rot. Nein, ich nicht mehr. Tschüss. Okay, tschüss. Ingolf, nicht Lück, sondern einfach Ingolf, 40 Jahre, hi. Hallo. Ingolf. Hallo Domian. Ja. Hörst du mich? Na wunderbar. Ich bin erstmal ein großer Fan von deiner Sendung und ich finde das alles spitze, was du da machst. Danke. Jetzt zu deinem Thema. Ja, mein Thema ist folgendes und zwar, es betrifft deinen ersten Anruf heute. Den Stefan. Genau. Der sich für die Knackis stark gemacht hat. Genau. Mhm. Und dasselbe Problem hatte ich auch, allerdings zu DDR-Zeiten. Ich bin ein Ossi sozusagen, also Eisenach. Und ich habe damals ein Jahr im Knast gesessen, das war 82, und zwar nur wegen Arbeitsverweigerung. Mhm. Das war zu DDR-Zeiten so, wer die Arbeit verweigert hat, wer eben nicht mehr arbeiten wollte, sei es, weil ihm der Beruf nicht gefallen hat oder weil ihm das Arbeitsklima nicht gefallen hatte. Warum hast du die Arbeit verweigert damals? Ja, es war aus folgendem Grund, weil ich nicht in dem Milieu gearbeitet habe, wie ich arbeiten sollte. Ich habe Betriebsförder gelernt, Betriebshandwerker, und bin aber dann in eine Produktion gekommen, direkt in der Ziegelei, und habe da so in der Produktion mitgearbeitet. Ja. Das war gar nicht mein Fall, das wollte ich ja gar nicht machen. Ja. Und da habe ich ihm dann die Arbeit verweigert und bin dann ein paar Mal nicht an die Arbeit gegangen. Und deshalb bist du in den Knast gekommen. Und deswegen bin ich ein Jahr in den Knast gegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und deswegen finde ich das irgendwie, ich finde es komisch, wenn ich das jetzt so sehe, da spricht jemand, der jemand umgebracht hat, war 8 Jahre im Knast, kommt wieder raus, ist fröhlich und guter Dinge und beschwert sich, dass keine genügenden Maßnahmen geschaffen werden, um diesen Kriminellen dann irgendwann zu helfen. Das heißt, das hat dich gerade richtig wütend gemacht. Ja, das hat mich irgendwie richtig wütend gemacht, weil mir damals auch keiner groß geholfen hat. Und ich habe im Prinzip kein großes Verbrechen begangen. Ich habe lediglich sozialistischen Staat damals. Du hast überhaupt gar kein Verbrechen begangen. Ja, aber es wurde so geahndet. Das war theoretisch. Du bist das Opfer der Willkür einer Diktatur geworden. Genau. Das ist das. Ja, und das macht mich aber heute noch so wütend, wenn ich sowas höre, dass jemanden umgebracht hat. Kommt dann nach 8 Jahren aus dem Knast wieder raus und stellt dann noch große Forderungen. Also ich kann mich damit mit der Situation nicht anfreunden. Ich habe so große Probleme, ich habe das gerade ja auch ein bisschen anklingen lassen, ich glaube, ihr habt das gemerkt, mit Menschen, die Menschen umgebracht haben. Auch wenn 8 Jahre vergangen sind, wer denkt an die Angehörigen des Opfers? Genau. Und auch nach 8 Jahren ist der Schmerz und der Kummer nicht weg? Ich glaube ihm, weil er gesagt hat, er bereut es heute noch, das glaube ich ihm. Ja. Man kann es nicht vergessen. Und gerade die Angehörigen, das ist das Schlimme. Und ich sehe nun einen Bezug zu mir. Ich habe nun keinen was getan, im Prinzip. Also, ich habe der sozialistischen Wirtschaft damals geschadet. Aber das wurde mir ganz groß angelastet. Und dafür habe ich hart gebüßt. Und das eine Jahr, das war ganz hart. Also Ingolf, wir sind da ganz völlig einer Meinung. Und ich kann dir da nur beipflichten. Aber ich habe vorhin das ja auch schon unterstrichen. Ich stimme dem Stefan insofern zu, dass ich finde, und ich weiß das, weil ich lang genug in dem Metier gearbeitet habe, ehrenamtlich, dass man für die Resozialisierung nicht genug tut. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich aber auch finde, dass gewisse Taten viel zu lasch bestraft werden in Deutschland. Ich finde, beides muss einhergehen. Eine harte Strafe und eine gute Resozialisierung, schon im Knast, eine gute Betreuung, dass die Leute, wenn sie rauskommen, wirklich eine Chance haben, wieder Fuß zu fassen. Damit ist uns allen ja gedient. Die Leute sollen ja wieder einen Job haben und sollen wieder eingegliedert werden. Das ist richtig. Weil wir müssen auch vergleichen oder absehen, wie ist es zu dem Mord gekommen, das ist die andere Sache. Ja, ja. Ich meine, ich kann jemanden im Straßenverkehr, auf Deutsch gesagt, umnieten und kann noch nicht mal allzu viel dazu, dann ist es auch Mord. Nur ich kann ja jemanden mutwillig, und das war wahrscheinlich, wie der im Straßenverkehr geschildert hat, war das absichtlich. Ja, im Straßenverkehr ist dann nicht Mord, aber wir wollen uns jetzt nicht über die Begriffe streiten. Du hast deine Meinung gesagt. Ich danke dir, dass du durchgekommen bist und dass du dich so geäußert hast. Alles klar. Alles Gute. Ich wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg und viele schöne Sendungen. Danke, Ingo. Danke, Ingolf. Tschüss. Tschüss. Michael, 35 Jahre alt. Ja, ganz genau. Hallo, grüß dich, Jürgen. Hallo, Michael. Folgendes. Ich habe von, bevor ich also heute endlich mal rankam, also ich muss mal sagen, du bist mir ein unheimlich sympathischer Typ. Danke. Ja, weil ich bin eigentlich, sage ich mal, ein emotional veranlagter Typ eigentlich mehr, schon von klein auf eigentlich. Aber worum es mir eigentlich heute eigentlich geht, ist eigentlich, mich hat das sehr betroffen gemacht. Michael, stopp. Gehst du bitte mit dem Mund ganz nah an die Muschel? Ja, also mich hat es sehr betroffen gemacht in den letzten Tagen, so wenn ich manchmal gehört habe, gerade bei Frauen, dass sie vergewaltigt worden sind. Das haben wir nun gerade auch hier gehört. Ja, richtig. Ich halte es für ein sehr extrem, sehr wichtiges Thema, weil manchmal doch über die Medien das immer sehr intolerant angegangen wird, und ich meine, man sollte das viel öffentlicher betreiben, also auch intensiver, mit einer gewissen Intensität, um der Gesellschaft gewissermaßen auch ein Stück weit die Augen zu öffnen, nicht nur für Verständnis für die Frauen allein, sondern halt auch darüber hinaus, was so Problemkisten anbelangt. Was meinst du konkret damit? Was? Also ich habe zum Beispiel jetzt selber, also ich bin also Ex-Vergewaltiger. Du bist Ex-Vergewaltiger. Ja, und also ich brauche auch einen enormen Mut, also hier mal, also das auch mal öffentlich, also im Endeffekt outet man sich ja auch damit. Aber für mich ist es wichtig, also es ist schon ein paar Jahre her, für mich ist einfach nur wichtig mal ein Stück weit, ich versuche mich da auch nicht in den Rahmen zu sprengen, dass die Sendung jetzt gleich zu Ende ist bei dir. Ich merke es. Kurz zu halten, ja. Es ist für mich sehr wichtig zu sagen halt, dass ich das für mich so erlebt habe, dass, also ich bin wegen versuchter Vergewaltigung und wegen Totschlag verurteilt worden zu 6 Jahren. Jugendstrafe allerdings. Und ich war aber bereits da schon 21 und die Frau... Lass mich mal fragen zwischendurch. Du hast diese Strafe abgesessen? Richtig, ganz genau. Wie lange bist du jetzt schon wieder draußen? Also ich bin jetzt ungefähr, 13 Jahre draußen. Versuchte Vergewaltigung und Totschlag. Ja, genau. Kannst du diese Tat kurz beschreiben, was da passiert ist? Ja, also damals im Endeffekt, also ich habe mit dem Thema Sexualität immer damals sehr starke Probleme gehabt, mich damit auch zu identifizieren, sage ich mal. Also mit meinem eigenen Körper, mit mir selber, das physisch oder psychisch oder auch seelisch, weil ich damals, also wie Gutachter oder Psychologen und so weiter, damals wohl herausgefunden haben, dass ich eine neurotische Fehlentwicklung hatte. Okay, jetzt keine Erklärung, warum es dazu gekommen ist. Erzähl mal, was passiert ist. Ja, also es ist einfach nur so passiert, dass ich also irgendwo immer ein Stück weit als Versager angesehen war. Erzähl mir die Tat. Der Tathergang ist eigentlich nur so, dass ich also die Frau irgendwo, ja, mal kennengelernt habe und so weiter und wollte von der Frau eigentlich mehr wissen und die Frau letztendlich von mir aber nicht und mich dann dementsprechend irgendwo auch so angesprochen hat, also dass ich, erst zurückgeschreckt bin und dann doch auf eine andere Art und Weise auf die Frau eingegangen bin halt. Ne? Also wie lange kanntest du die Frau, als es passiert ist? Eigentlich wenig, eigentlich nur vom Sehen her. Ne? Nur vom Sehen. Und wo hast du sie versucht zu vergewaltigen? Ja, das war so draußen irgendwo halt, in der Nacht irgendwann. Und du hast ihr aufgelauert? Wenn man es so sieht, ja. Ganz genau. Und du hast diese Frau auch umgebracht? Ja. Und warum heißt das Totschlag? In dem Sinne, weil das man vom Gericht her so beurteilt hatte angeblich, dass ich aufgrund meines Versagens wohl, ne? Also ich bin nicht richtig gekommen und sie sagte auch zu mir, dass ich noch nicht mal richtig gekommen wäre. Und das habe ich als, als hätte ich versagt und letztendlich habe ich da einen Blackout drauf gehabt. Ne? Also ich habe nach der ganzen Zeit unheimlich lange gebraucht, um über die Tat nachzudenken. Wie hast du diese Frau umgebracht? Mit einem Trageriemen sozusagen, ne? Weil sie hatte eine Handtasche oder so. Du hast sie erwürgt. Ja, und dann ist man mit dem Gericht insgesamt zu dieser Tatort gegangen und ich sollte mich das nochmal daran erinnern. Ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Mir fehlten also eine gesamte Dreiviertelstunde des ganzen Vorherganges und ich habe also einige Jahre gebraucht, um mir das selber aufzuarbeiten und auch mit einem Seminar, sag ich mal, ne? Also ein Geschlechtsfrauenseminar. Das gab damals ein einziges Modell in Deutschland. Du hast diese Frau vergewaltigt, ja, und erdrosselt. Und ja, was hast du dann gemacht? Bist du geflohen? Nein, überhaupt nicht. Bist du bei der Leiche geblieben? Nein, auch nicht. Ich bin also da weggegangen halt und bin eben halt wieder zurück nach Hause, als wenn nichts gewesen war. Und irgendwann kamen dann Plakate, die wurden dann veröffentlicht halt. Wer hat die Frau zuletzt gesehen? Also wie halt dann die Fragen von der Polizei auch gestellt werden. Und ich habe mich daraufhin dann auch mal gemeldet. Und diese Rückmeldung von meiner Seite war eigentlich auch ein schlechtes Gewissen. Und dafür? Irgendwas war, was das mit dieser Frau in Verbindung bringt. Du hast dafür 6 Jahre bekommen. Ja, richtig. Und findest, stopp. Bitte? Warte mal eben. Alle Leute werden jetzt denken, ich auch, das ist viel zu wenig. Ja, was denkst du dazu? Ja, es sehe ich genauso. Sehe ich eigentlich richtig. Wie denkst du denn heute über die Tat? Ja, also heute denke ich ganz anders darüber, weil ich habe ein absolutes Frauenfeindbild gehabt. Ich musste mir erstmal dieses Frauenfeindbild erstmal vor Augen ganz klar werden lassen, weil ich habe damals an einem Geschlechtsfrauenseminar teilgenommen, kurz genannt GRS. Das war das einzige Modell in Deutschland, was es damals gab. Das war in Hameln gewesen. Ich war dort auch inhaftiert gewesen. Und man hatte mir also die Möglichkeit gegeben, in einem RSH-Haus, Resozialisierungshaus, doch dorthin zu gehen, weil ich gemerkt habe, dass dort viele Knackis, die entlassen werden, meistens mit einer Knastmarke rauskommen. Also sie kommen eigentlich mit der Gesellschaft und mit der Sache nicht klar. Und ich musste mich damit, die Frau ist immer gewesen, ich musste mich damit auseinandersetzen, sonst würde ich meinem Leben irgendwo direkt nicht mehr Fuß fassen können. So, Michael, heute, das sind viele Jahre jetzt vergangen. Ja. Nochmal meine Frage, was denkst du über das, was du da getan hast? Das ist, man findet im Endeffekt man keine Worte. Ich kann nicht mehr sagen, als dass es tut mir unsagbar leid. Und weißt du irgendwas über die Familie der Frau zum Beispiel? Ja, ich habe also versucht, Briefe zu schreiben an die Mutter. Wie alt war die Frau damals? Die Frau selber also war 35 und die Mutter war zu der Zeit schon 62. Hatte die Frau Kinder? Nein, das war ihr einziges Kind. Nein, die Frau, die du umgebracht hast? Nein. Du hast versucht, Briefe an die Mutter des Opfers, also an die Mutter der Frau zu schreiben. Ja. Und? Ich habe also keine Antwort bekommen. Dann habe ich versucht, über andere Institutionen herauszubekommen, ob irgendwie da ein Kontakt bestehen kann, weil ich einfach den dringenden Wunsch hatte, mich mit dieser Frau zu unterhalten. Und? Warum? Ja, um ihr zumindest zu sagen, dass es mir unsagbar leid tut, was ich da getan habe und dass es nie wieder gut zu machen sei. Diese Frau hat sich bei dir nie gemeldet? Nein. Aber was ich mache also tagtäglich ist, ich setze mich also tagtäglich mit solchen Dingen auseinander. Ich habe es mir irgendwo auch zur Lebensaufgabe gemacht, weil irgendwann kam bei mir auch ein Wandel zum frauenfreundlichen Typen halt her. Wobei ich allerdings nicht ausgrenzen darf, dass man das immer wieder in Erinnerung hervorrufen muss. Das darf man nicht vergessen, was man da selbst gemacht hat. Wie oft denkst du an diese Tat? Jedes Mal, wenn ich das höre, was ich heute wieder gehört habe, wie gestern auch, wie Andrea oder heute von der anderen Frau jetzt, dessen Namen ich nicht weiß, dass sie vergewaltigt worden ist. Weil es mich oft immer aufs Neue immer wieder erschüttert. Enorm. Und ich habe ein Kotzgefühl. Bist du für dich ganz sicher, dass du nie wieder sowas machen wirst? Ja, aber hundertprozentig. Tausendprozentig. Weil ich heute mit einer Frau zusammenlebe, die mit der zusammen jetzt ein 700-altes Kind habe. Und ich mich darüber so freue, was es heißt zu leben. Und ich kann mir jeder Frau wünschen, wenn irgendwo nachts die Angst ängstlich irgendwo rumläuft, eine Trillerpfeife zu haben, jede Frau, egal wo, an jeder Straßenecke, und so laut zu trillern, dass jeder es hört, dass jeder Nachbar wach wird, egal wo. Und ich kann nur an die Männer appellieren, hört genau den Frauen hin, was sie sagen, denn das ist unheimlich wichtig. Jetzt müssen wir uns verabschieden. Ja. Michael, die Sendung ist vorbei. Ja. Auf Wiedersehen. Alles klar, ja. Ciao. Okay, tschüss. In der Technik war Jeanette Krause. Und morgen haben wir, wie ich euch das schon öfters gesagt habe, Stargast Bärbel Schäfer hier. Thema Bärbel Schäfer. Ihr könnt zu Bärbel Schäfer die ganze Stunde hier anrufen und Fragen formulieren, kritiklos werden. 1:15 fangen wir an. 1:15 im Fernsehen, 1:00 im Radio. Bis morgen. Ciao.